dass du da leidest. Himmel oder Hölle, die Entscheidung fällt nicht schwer. Himmel oder Hölle, dessen Umsetzung umso mehr. Wirst du zum Teufel, dessen Feuer dich festhält?